WDR 3 Hörspiel. Und dazu begrüßt Sie ganz herzlich Dominik Josic. Guten Abend. Von heute an bis Donnerstag erwarten Sie an dieser Stelle Hörspiele, die sich mit uns und unserem Verhalten in sozialen Netzwerken beschäftigen. Social Network haben wir diese kleine Reihe genannt, denn posten, liken, kommentieren und teilen gehört ja für viele von uns zum Alltag, aber ja, diese auf den ersten Blick lebensbereichernden Aktionen, die haben natürlich auch ihre Schattenseiten. Und darum geht es in unserem heutigen Hörspiel. Die Kommentare sind frei, so ist der Titel. Es geht um unsere Verantwortung für das, was wir im Netz als Meinung hinterlassen. Und ja, ganz ehrlich, wenn wir diese ganzen Kommentare hören könnten, die wir da lesen, dann wäre das garantiert ein riesiges Geschrei. Und genau dieses virtuelle Geschrei nutzen viele gezielt aus. Mit aufpeitschenden Statements wird die Hysterie sozusagen weiter gesteigert. Von gepflegter Debattenkultur ist keine Spur, bis die Lage eskaliert. Studierende des Instituts für Musik und Medien Düsseldorf und der Arturo Schauspielschule haben dabei geholfen, diese mediale Ereiferung in Szene zu setzen. Das Ergebnis hören Sie jetzt. Gute Unterhaltung. Die Kommentare sind frei. Von James Fritz. Aus dem Englischen von Ulrich Blumenbach. Der umstrittene Kolumnist Alistair Cooper hat erneut für Entrüstung gesorgt. Alistair Cooper hat in den sozialen Medien wieder mal für Entrüstung gesorgt. Ich hasse Alistair Cooper. Ich hasse Alistair Cooper. Ich hasse Alistair Cooper. Ich hasse Alistair Cooper so sehr. Ich hasse Alistair Cooper so sehr. Scheußliche Ansichten. Scheußlicher Mann. Ich hasse Alistair Cooper. Ich hasse Alistair Cooper. Ich hasse Alistair Cooper so sehr. Ich hasse Alistair Cooper so sehr. Gott, ich hasse Alistair Cooper. Ich hasse Alistair Cooper. Alistair Cooper ist ein wüster, widerlicher, arroganter Lügner. Ja, ich finde einfach, er hat eine total vergiftete Logik. Und er hat dem Land jetzt schon unermesslichen Schaden zugefügt. Hi, Sie sind verbunden mit Alistair Cooper. Wenn Sie meine Nachricht hinterlassen, rufe ich so schnell wie möglich zurück. Schatz, kannst du auf dem Weg nach Hause was besorgen? Ich habe heute länger zu tun. Tut mir leid. Hab dich lieb. Tschüss. Hillary Cooper, die Frau von Alistair Cooper. Alistair Cooper? Cooper, die Frau an seiner Seite. Alistair Coopers Frau Hillary trägt ein umwerfendes Neckholderkleid. Ist ja wohl klar, warum sie mit ihm verheiratet ist, oder? Da klingelt die Kasse. Sie braucht sein Geld nicht. Sie soll Kronanwältin sein. Also wenn das meine Anwältin wäre, würde ich ihr Urteilsvermögen in Frage stellen. Alistair Cooper lässt sich mit seiner Frau Hillary und ihrer zweijährigen Tochter Agnes fotografieren. Oh Gott, der hat sich auch noch vermehrt. Stell dir vor, dein Vater ist Alistair Cooper. Das arme Kind. Die arme, unwissende Kleine. Hi, Sie sind verbunden mit Alistair Cooper. Wenn Sie meine Nachricht hinterlassen, rufe ich so schnell wie möglich zurück. Schatz, ich wollte dich nur daran erinnern, dass Agnes heute ihren Impftermin hat. Ich treffe mich mit meinem Bruder zum Mittagessen und kann sie nicht hinbringen. Hab dich lieb. Tschüss. Der Journalist und politische Kommentator Alistair Cooper hat mit Kommentaren zur Immigration heute für Entrüstung gesorgt. Mit seinen jüngsten Kommentaren zum Wohlfahrtsstaat. Er teilte verbale Attacken aus, in denen es um ethnische Zugehörigkeit und Immigration geht. Das ist ein aalglatter Typ. Er ist ein Paradebeispiel für die Zeit, in der wir leben. Er ist ein Idiot! Der ist so selbstsüchtig. Er hat viele Menschen in die Irre geführt. Nachdem er Gewerkschaftsführer Ken McNeil als Kakerlake bezeichnet hatte, behauptete Cooper bei einem Auftritt in The Daily Politics... Hast du das gesehen? Hast du gesehen, was Cooper jetzt wieder gesagt hat? Und damit zu Any Questions. Am Mikrofon ist Jonathan Dimbleby. Hallo und willkommen bei Any Questions aus dem Radio Theater im Londoner Broadcasting House. Bei uns im Studio ist diese Woche der Journalist und politische Kommentator Alistair Cooper. Doch nicht schon wieder der. Fragen wir als erstes Alistair Cooper, wie schätzen Sie nach den jüngsten Ereignissen die Lage ein? Der Mann ist ein Geschwür am Hintern der zivilisierten Gesellschaft und muss auf Dauer entfernt werden. Alle Welt hasst dich, Alistair Cooper, also beeil dich und kratz ab. Alistair. Ich könnte mir denken, dass Sie dazu ein paar Dinge zu sagen haben. Klappe halten, Alistair! Klappe halten, Alistair! Kannst du nicht mal die Klappe halten, Alistair? Der Hashtag Klappe halten, Alistair trendet auf Twitter weiter. Bin ich toll. Klappe halten, Alistair trendet weltweit. Klappe halten, Alistair. Klappe halten, Alistair. Klappe halten, Alistair. Klappe halten, Alistair. Klappe halten, Alistair. Ich hasse dich. Geh endlich weg. Ich habe Alistair im Radio gehört. Hm? Ich höre nie. Habe ich keine Zeit für. Er hat sich ja echt ins Zeug gelegt. Macht er doch immer. Er wird schlimmer. Was? Hast du ihn echt nicht gehört? Nee. Also wie der sich manchmal im Ton vergreift. Warum hörst du ihn dir an, wenn er dich so nervt? Viele Menschen sind richtig empört. Ach ja Gott, wegen irgendwas empören die sich doch immer. Kannst du nicht mal mit ihm reden? Hm? Damit er sich ein bisschen mäßigt. Das läuft langsam aus dem Ruder. Ja, ich mach nicht so ein Theater, Brüderchen. Ich mach mir Sorgen um dich. Die Leute sind wütend. Alistair sagt das alles doch schon seit Jahren. Und bisher hat dich das nie gejuckt. Wenn ich den Leuten sage, dass das mein Schwager ist, dann sehen die mich ganz komisch an. Wie komisch? Naja, mit so einem... Ah, du bist mit Hitler verwandt. Blick, ja. Ja, deine linken Kumpel, oder? Ja, stimmt, aber nicht nur die. Fremde, Leute, die man so trifft. Also, du meinst die Typen, die du datest? Nein, ja, na gut, manchmal auch die. Na, Alistair ist garantiert am Boden zerstört, weil er dein Liebesleben beeinträchtigt. Geht dir das nicht an die Nieren? Was? Wie sehr die Menschen ihn hassen? Nein, natürlich nicht, noch nie. Alistair ist es egal, was die Leute von ihm halten und mir auch. Ich hasse Alistair. Er ist ein toller Vater. Ja. Ein wunderbarer Ehemann und so ungefähr mein Lieblingsmensch auf diesem Planeten. Und da können Sie die Rolle, die er spielt, verabschieden, wie Sie wollen. Ich hasse Alistair Cooper. Mir ist Alistair Cooper eigentlich ganz sympathisch. Ich finde, er spricht aus, was sehr viele Menschen in diesem Land denken. Das zeigt eindeutig, dass er einen Nerv getroffen hat. Und die Menschen wollen, dass das mal laut gesagt wird. Man hört sich das an und sagt sich, wo er recht hat, hat er recht. Der umstrittene Kolumnist Alistair Cooper hat wieder einmal... Hast du das gelesen? Unglaublich. Unfassbar. Absolut unglaublich. Wie kann jemand aus seinen Verhältnissen über Ungleichheit sprechen und dabei keine Miene verziehen? Alistair Coopers Rhetorik ist gefährlich. Man muss diesen Mann aufhalten. Entzieht ihm den Sauerstoff der Öffentlichkeit. Entzieht ihm den Sauerstoff. Vielen Dank. Wie immer können Sie über Facebook und Twitter alles kommentieren. Unsere erste Frage... Alistair Cooper ist jede Woche bei Question Time. Das nervt mich wahnsinnig. Ich stelle dann echt immer ab. Ich finde das ja richtig gehässig, sowas zur Hauptsendezeit auszustrahlen. Auf die Weise breitet sich das Böse aus. Er schürt diese Aufregung und dann lenkt er von den Sachen ab, die in der Politik eigentlich wichtig wären. Echt jetzt? Sowas sonst nicht, aber Leute wie den sollte man hängen. Absolut. Man sollte ihn und seine Frau langsam umbringen und die Tochter dann ersäufen. Alistair Cooper hat heute einen polemischen Kommentar gepostet, nachdem er in den sozialen Medien bedroht worden war. Die Metropolitan Police ermittelt in Sachen bedrohlicher Posts in sozialen Medien, die sich gegen den politischen Kommentator Alistair Cooper richteten. Wenn Leute wie der solche Sachen sagen, sollen die sich nicht beschweren, wenn andere Leute das genauso machen. Ja, ich bin im Büro. Ben, was ist denn? Oh, tut mir leid, Schwesterherz. Kein Problem, Mom. Pass mal auf. Mom wollte, dass ich dich anrufe. Mhm. Sie macht sich Sorgen wegen der Drohung gegen Alistair. Wieso? Die kriegt er doch die ganze Zeit. Das sind nur ein paar Spinner. Also er findet die komisch. Komisch? Ja. Ja, also ich eigentlich auch. Was ist denn daran komisch? Die Polizei sagt, dass man sich da keine Sorgen machen muss. Ja? Und ehrlich gesagt glaube ich sogar, er genießt die Aufmerksamkeit. Ja, okay, also das erstaunt mich jetzt jedenfalls nicht. Mom macht sich deinetwegen Sorgen, Hill. Mom macht sich Sorgen wegen dem, was die Leute im Dorf sagen. Meine Bitte an euch beide, ja? Einfach ignorieren. Für wen hält er sich eigentlich? Man sollte ihm das Maul stopfen. Klappe halten, Alistair. Alistair. Alistair Cooper. Alistair Cooper, ich. Ich hasse Alistair Cooper. Hasse ihn. Halt die Klappe. Alistair Cooper muss. Cooper. Hasse ihn. Klappe halten. Klappe halten. Klappe halten! Klappe halten! Komm ja schon! Mrs. Cooper? Ja? Ich bin Detective Pinner und das ist mein Kollege Juden. Wir müssen mit Ihnen über Ihren Mann reden. Dürfen wir eintreten? Ja. Ja, natürlich. Kommen Sie rein. Der Journalist und Medienstar Alistair Cooper ist seinen Verletzungen erlegen, nachdem eine Nachbarin ihn mit zahlreichen Stichwunden vor seinem Haus in Hampstead gefunden hatte. Rajiv Sharma berichtet von... Oh mein Gott! Hast du das gesehen? Schon gesehen? Alistair Cooper ist ermordet worden. Cooper wurde tot vor seinem Haus in Hampstead. Meine Güte. Aber ich muss zugeben, dass mich das nicht überrascht. Ich verstehe Sie nicht. Wir versuchen, eine zeitliche Abfolge der Ereignisse zu rekonstruieren. Ich weiß nicht, ich habe gegen 10:30 noch mit ihm gesprochen. Da haben wir uns gute Nacht gesagt. Und Sie waren die ganze Nacht hier? Ja, ich. Meine Tochter ist oben. Fällt Ihnen vielleicht jemand ein, der. Oder hatte ja man Feinde? Tja, das passiert eben, wenn man immer noch eins draufsetzt und solche Brandreden hält. Wenn man seine Meinung auf diese Weise öffentlich macht, ist es kein Wunder, dass sich Feinde gemacht haben. Wenn man immer nur provoziert und so entsetzliche Gefühle aus den Menschen herauskitzelt, dann wird irgendwann eben jemand erstochen. Wir schicken morgen noch jemanden vorbei. Haben Sie jemanden, den Sie anrufen können? Mein Bruder, Ben. Inzwischen haben die Medien die Sachen sicher schon gebracht. Versuchen Sie, dem Fernseher und dem Internet fern zu bleiben. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Aber klar, wenn dann jemand umgebracht wird, dann macht einem das so einiges klar. Dann geht es nicht mehr nur um Politik. Ich mag ihn deswegen jetzt nicht mehr als vorher. Aber wenn ein Mensch ermordet wird, ist das immer eine schlimme Sache. Ich finde das einfach wahnsinnig traurig. Ja, es ist sehr traurig. Ja. Hill, ich kann das gar nicht glauben. Sie wissen nicht, was passiert ist. Der Nachrichtenalert von meinem iPhone hat sich aktiviert und plötzlich liegt da diese Nachricht. Sie brauchen jemanden, der die Leiche identifiziert und weiß, wo ich glaube, ich kann das nicht. Ich mach das für dich, ist doch klar. Sag mir einfach, wo ich hin muss. Du, ich komm danach sofort zu dir, ja? Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ich weiß nicht, was die jetzt von mir erwarten. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Beruhige dich. Hill. Ich beeile mich, okay? Auch wenn man seinen politischen Standpunkt ablehnte. Ob man ihn mochte oder nicht. Ob man seiner Meinung war oder nicht. Ob man auf seinem politischen Standpunkt stand oder nicht. Auch wenn man seine Politik hasste. Hat das niemand verdient. Niemand hat das verdient. Niemand hat das verdient. Niemand hat das verdient. Er wollte über Nacht in der Stadtwohnung bleiben. Er hätte am frühen Morgen heute ein Fernsehinterview gehabt. Und eine Nachbarin hat ihn gefunden. Aber da konnte man schon nichts mehr machen. Setz dich hin, komm, setz dich hin. Agnes ist oben, ich habe ihr noch nichts gesagt. Ja. Ich weiß nicht wie. Sie ist 2 Jahre alt, wie soll ich mir das erklären? Da wird uns schon was einfallen. Die Nachrichten, oh mein Gott, sie wird die Nachrichten sehen online. Sie sagen alle möglichen Sachen und Theorien darüber, wie es passiert ist. Ich weiß so gar nicht mehr, was ich glauben kann. Achte da nicht drauf. Konzentriere dich jetzt nur auf dich und auf mein Agnes. Mein Telefon, das klingelt immer zu. Und alle wissen schon Bescheid, unsere Freunde. Seine Familie bei der Arbeit. Das ganze Land weiß Bescheid hier. Er war sehr gut bekannt, weißt du? Ich sollte es doch sein, die Ihnen die Nachricht überbringt. Das ist doch meine Aufgabe. Ich muss meine Klienten, ich muss bei der Arbeit anrufen. Ich muss so viel machen. Ich muss so wahnsinnig viel erledigen. Ich muss aber... Ich kann nicht aufhören. Atme durch. Und jetzt trinkst du das hier, komm. Er muss immer solche Angst haben. Ich weiß. Oh mein Gott. Schon gut. Wie konnte denn das passieren, Mann? Wie konnte das passieren? Ich verstehe das nicht. Ich muss das verstehen. Das wird dir helfen. Trink das jetzt. Ja, ich trinke das. Trink. Bottoms up. In einem Zug. Weiter, komm. Ja. So, und jetzt durchatmen. Danke. Komm her, mein Arm. Ja. Alles wird gut, Schwester. Also. Tja, naja. Das ist ja wirklich mal eine Nachricht zum Wachwerden. Ehrlich gesagt, bin ich froh. Hab ihn nie gemocht. Musste ja so kommen. Hab ich dir doch gleich gesagt. Ich hab's doch gewusst. Wie ist er gestorben? Steht das dabei? Mein Partner arbeitet für den Standard und hat mir gerade eine SMS geschickt. Es heißt, er wurde erstochen. Er wurde ermordet. Hab gehört, er wurde erstochen. Sie sagen, dass er erstochen worden ist. Sein Körper wurde mit zahlreichen Stichwunden gefunden. Er wurde mit zahlreichen Stichwunden gefunden. Alles andere als ein Angriff wird zurzeit ausgeschlossen. Ja, also ich hoffe bloß nicht, dass die den jetzt zum Märtyrer machen. Also das würde ich gar nicht gut finden. Eindeutig politische Hintergründe. Wir lieber ab, bis wir über mehr Fakten verfügen, bevor wir voreilige Schlüsse ziehen. Hi. Ja, danke. Vielen Dank für den Anruf. Weißt du, wir versuchen immer noch, das überhaupt zu verarbeiten. Wie bitte? Video? Was denn für ein Video? Hier geht gerade eine Meldung ein. Wir haben hier gerade eine Meldung hereingekommen. Eine Eilmeldung. Ein schockierendes Video von Alistair Cooper, das eine Nachbarin nach dem Attentat aufgenommen hat. Wird jetzt im Internet verbreitet. Nachdem eine Nachbarin gefilmt hat, wie sie die Leiche gefunden hat, hat sie das Video ins Netz gestellt. Aufnahmen von Alistair Coopers Leiche. Warnung. Manche Betrachter könnten diese Aufnahmen verstörend finden. Ich will, dass das aus dem Internet gelöscht wird. Ich will nicht, dass das irgendwer teilt. Das geht. Doch, natürlich geht das. Hast du das Video von Alistair Coopers Leiche gesehen? Ja, das trendet. Auf YouTube ist es schon 43 Millionen Mal angeklickt worden. So viel Blut. So viel Blut. So viel Blut. So viel Blut. So viel Blut. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Wir sollten das wirklich nicht auch noch anschauen. Ich meine, ich hab's mir aufs iPhone gezogen. Willst du es mal sehen? Willst du es sehen? Willst du es sehen? Und du willst es bestimmt nicht sehen? Du hattest recht. Das Video lässt sich nicht löschen. Ich hab's versucht, aber es ist überall. Ja. Hast du es dir angeschaut? Hillary? Sag bloß nicht, du hast es dir angeschaut. Irgendwann wird Agnes es zu sehen bekommen. Nein, doch, nicht unbedingt. Ja, wenn sie älter ist. Natürlich, ich kann sie nicht davon abhalten. Irgendwann in ihrem Leben wird meine Tochter ein Video zu sehen bekommen, in dem ihr Vater stirbt. Entschuldigen Sie? Ist alles in Ordnung? Entschuldigen Sie? Oh Gott. Oh. Hallo! Hallo! Hier ist jemand verletzt! Hallo! Hilfe! Hilfe! Hallo! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Hallo! Hilfe! Kommt doch jemand, bitte! Hier ist ein Verletzter! Niemand sollte diese Aufnahmen teilen. Das ist der reine Horrorfilm. Wer sich dieses Video anschaut, sollte sich schämen. Niemand sollte ein Video sehen müssen, in dem ihr Mann zerstückelt auf dem Boden liegt, blutüberströmt und eine Wahnsinnige filmt das mit einem Handy. Hopkins, die Nachbarin der Coopers in Hampstead, sagt, sie bedauert es zutiefst, dass sie das Video geteilt hat und in Gedanken ist sie bei den Angehörigen von Alistair Cooper. Das war völlig instinktiv. Ich habe die Fotos und das Video gemacht, ohne nachzudenken. Ich habe sie geteilt, weil ich alle interessanten Aufnahmen teile. Dämliche Frau. So eine Idiotin. Idiotin. Schmarotzerin. Schmarotzerin. Eine Viertelstunde später habe ich das bereut und meinen Post gelöscht, aber da war es ja schon zu spät. Die Bilder sind viral gegangen. Miss Watkins, die sich um Mr. Cooper kümmerte, bis der Rettungswagen kam, hat verlauten lassen, dass sie seit dem Vorfall Morddrohungen bekommen hat. In Gedanken bin ich bei den Angehörigen von Mr. Cooper. Emma Watkins, die Nachbarin, die die Leiche von Alistair Cooper filmte und die Aufnahmen ins Netz stellte, ist von ihrem Arbeitgeber heute entlassen worden. In einem Tweet am frühen Vormittag sagte ihr Unternehmen, wir glauben von ganzem Herzen an Empathie und an Respekt vor unseren Mitmenschen. Hilf, was machst du? Das ist interessant. Schau mal, all diese Leute reden über ihn. Reden mit ihm. Allein diese Masse. Willst du nicht mal versuchen, ein bisschen zu schlafen? Nee, mir geht's gut. Danke. Ja? Im Moment sind das fast nur Beileidsbekundungen. So tragisch. So etwas Furchtbares. In Gedanken bin ich ganz bei Hillary Cooper. In Gedanken bin ich ganz bei Hillary Cooper. Im Herzen bin ich bei seiner Familie. In Gedanken bin ich bei seiner Familie. In Gedanken bin ich bei seiner Familie. Aber hier, wenn man ein paar Tage zurückgeht, dann wird das... Ich glaube, es tut dir nicht gut, wenn du das alles liest. Nee, ich will nichts verpassen. Was könntest du denn verpassen? Ja, was sie sagen, was sie gesagt haben. Ich fühle mich da besser. Es ist den Leuten nicht egal. Wir haben auch immer nicht über die Beerdigung gesprochen. Das hat ja auch keinen Sinn, solange die Leiche noch nicht freigegeben ist. Jetzt mach doch mal den Computer aus. Nein, ich mache mir Notizen. Ich schreibe mir alle auf, die ihm Hassmails geschickt haben. Alle, was? Die ihm bedrohlich, ja, die Drohung gepostet haben, die das schreibe ich mir alle auf. Das meinst du doch jetzt nicht ernst. Doch, was sind das für Leute? Was sind denn das für Leute? Das sind Monster, sind das. Ja? Naja, also überraschend ist es ja wohl nicht, was? Oder? So läuft es halt, wenn man... Was? Was denn? Was sagst du da? Nichts. Du hast recht. Das ist. Es ist ekelhaft. Was? Er konnte die Leute sehr gut provozieren. Mehr will ich nicht gesagt haben. Er hatte. Viele Leute waren sehr wütend. Aha. Verständlicherweise, könnte man sagen. Sag mal, willst du vielleicht behaupten, er wäre selbst schuld? Nein, das natürlich nicht. Dass er das irgendwie herbeigeführt hat? Nein, natürlich nicht, aber... Wir wissen doch noch nicht mal, wer das war. Ja, vielleicht war es ein ganz normaler, rein zufälliger Überfall. Na ja? Ja, vielleicht wusste der Täter gar nicht, wer er ist. Ja, du hast völlig recht. Na also. Es ist nicht auszuschließen, ja? Es ist nur... Unwahrscheinlich. Viele Leute hatten Schwierigkeiten mit ihm. Ach, und deswegen hat er den Tod verdient? Nein. Aber dann ist es doch kein Wunder, wenn du einer hast ihn noch immer gehasst. Das stimmt doch nicht. Natürlich stimmt das. Also, das stimmt nicht. Das stimmt. Bloß weil ich nicht seiner Meinung war, ist das noch lange nicht, dass ich seinen Tod So, brauche. Also, ich glaube, du gehst jetzt lieber... Hillary? Ja. Hillary, komm schon, du bist erschöpft. Nein, mir geht's gut. Ich möchte nur, dass du gehst. Bitte. Ich habe das nicht so gemeint. Ich wollte nur sagen, dass... Ich möchte mit meiner Tochter allein sein. Kannst du jetzt bitte gehen? Gut. Hi, Sie sind verbunden mit Alistair Cooper. Wenn Sie meine Nachricht hinterlassen, rufe ich so schnell wie möglich zurück. Hallo. Ich bin's. Das ist albern. Ich wollte einfach deine Stimme hören. Weißt, dass du nicht rangehen kannst. Ich wollte bloß... Mein Gott, ist das albern. Ich fühle mich wie die letzte Idiotin. Die Polizei ermittelt weiterhin gegen Verdächtige im Mordfall Alistair Cooper. Und ruft dazu auf, sich zu melden, wenn man... Die Polizei hat im Zusammenhang mit dem Mordfall Alistair Cooper Aufnahmen von Überwachungskameras veröffentlicht. Ich frage mich, wer das war. Wer war wer das? War, wer war das? Wer war das? Wer war das? Wer ist dieser Mann? Erkennen Sie diesen Mann? Dann rufen Sie folgende Nummer an. Hier gehen Berichte ein, denen zufolge die Polizei einen 42-jährigen Mann festgenommen hat, der 42 Jahre alte Brite, türkischer Herkunft, Mustafa Richards, wird des Mordes an Alistair Cooper verdächtigt. War die Ermordung von Alistair Cooper ein Terrorakt? Bei uns zu Gast ist heute Dr. Fahid Karashi, Dozent der Kriminologie. Und wir sprechen über die Konsequenzen der Festnahme des 42 Jahre alten Mustafa Richards, der des Mordes an Alistair Cooper verdächtigt wird. Ja? Hillary, hier ist Paul. Alistair ist Redakteur. Wie geht es Ihnen? Wir sind alle sehr betroffen. Wir sind am Boden zerstört. Ja, danke. Seine Arbeit stand im Mittelpunkt unserer Zeitung. Er war Teil unserer DNA. Wir können es gar nicht fassen. Wir stehen alle unter Schock. Jedenfalls, wir haben uns gefragt, und deswegen rufe ich überhaupt an, ob Sie vielleicht was schreiben könnten, das sein Werk würdigt. Ich weiß nicht. Was stellen Sie sich denn da vor? Könnten Sie ein paar seiner Lieblingskolumnen oder Interviews auswählen und darüber schreiben, was er Ihnen bedeutet. Was halten Sie davon? Okay. Okay, gut. Ich rufe Sie morgen wieder an. Gut. Hi, Sie sind verbunden mit Alistair Cooper. Wenn Sie meine Nachricht hinterlassen, rufe ich so schnell wie möglich zurück. Hallo, ich bin's. Ich weiß, ich habe gesagt, das hier ist albern, aber... Ich habe was getrunken. Also... Ich habe jetzt deine Kolumnen gelesen, mir deine Interviews angeschaut... Und die wollen, dass ich was über dich schreibe. Wenn du doch bloß hier wärst, damit ich dich was fragen könnte. Wusstest du eigentlich, was du da gemacht hast? War dir das klar? Wolltest du, dass die dich so sehr hassen, wie sie dich dann gehasst haben? Oh Gott. Wenn du doch bloß hier wärst. Hallo? Mrs. Cooper? Am Apparat. Hier ist Detective Pinner. Wir sind bei unseren Ermittlungen weitergekommen. Mein Name ist Eric Clark. Und ich habe Alistair Cooper umgebracht. Bitte lassen Sie Mustafa Richards frei. Ich möchte nicht, dass ein Unschuldiger für etwas ins Gefängnis geht, das ich getan habe. Was ich getan habe, habe ich für sie alle getan. Ich habe ihn in ihrem Namen umgebracht. Ich habe ihn getötet, weil immer alle davon reden, dass man diese Leute aufhalten muss. Aber niemand tut je etwas. Hast du das gelesen? Wow, ein Spaßvogel. Ein Fake. Klar ist das ein Fake. Kann irgendwer bestätigen, dass das echt ist? Hier geht gerade eine Nachricht ein. Wir haben gerade eine Eilmeldung hereinbekommen. Eine Eilmeldung. Ein 32 Jahre alter Mann aus Essex ist wegen Mordes an Alistair Cooper festgenommen. Nach einem sensationellen Internetgeständnis. Nach einem Online-Geständnis. Nach einem Online-Geständnis. Nach einem in früheren Tagesverlauf geposteten Online-Geständnis. Er hat online gestanden. Was heißt in Ihrem Namen? Was heißt das in Ihrem Namen? In wessen Namen? Wovon redet er eigentlich? In wessen Namen? Von wem redet der eigentlich? Die sind direkt zu ihm gefahren und haben ihn festgenommen. Wenn das ein Witz ist. Dann tut ihm der inzwischen leid, wetten? Ist das echt? Clark hat über lange Zeit Kommentare zu Coopers Artikeln gepostet, die wegen seiner Drohungen oft gemeldet wurden. Clarks Internetkommentare sind wegen ihrer Drohungen immer wieder gemeldet worden. Und jetzt werden Fragen laut, warum die Polizei dem nicht früher nachgegangen ist. Clark sagte, er habe im besten Interesse des Landes gehandelt. Er sagte, er habe Alistair Cooper zum Schweigen gebracht. Weil die Leute das gewollt haben? Was er im besten Interesse des Landes? Du, Elle. Ja, was? Wegen neulich. Was denn? Ich wollte das absolut nicht. Nein, schon gut, du hattest recht. Ich wollte nicht schlecht über dein... Du hattest recht? Nein. Doch, ich habe die letzten Artikel von Alistair gelesen, seine Interviews. Ja? Ein paar von den Sachen, die er gesagt hat. Das klingt nicht mal wie er, so war er doch gar nicht. Aber er war damit nicht allein. Ja, alles wird im Hass erfüllt. So viele Menschen haben ihn gehasst. Das war eine Pose. Hast du doch selbst gesagt. Ja. In Wahrheit war er doch ganz anders. Aber das spielt doch keine Rolle. Och, es spielt keine Rolle. Er hat das alles gesagt. Sachen, die irgendwen so wütend gemacht haben, dass er ihn erstochen hat, damit er nichts mehr sagen kann. Was hat er gesagt? Was die Leute wollten. Das hat er gesagt. Aber es spielt keine Rolle, was er gesagt hat. Das ist ein Wahnsinniger. Du, ich habe immer gesagt, ich hätte zu viel zu tun, um Alistairs Texte zu lesen. Aber vielleicht wollte ich es einfach nicht wissen. Naja, dieser Mann hat gedacht, es wäre besser, Alistair umzubringen. Niemals. Als dass noch so eine Meinung in die Welt hinausgetragen wird. Das ist absolut inakzeptabel. Das ist ein Mörder, Hillary. Schau mich an. Was? Niemand hat Alistair mehr widersprochen als ich, das weißt du. Ja. Aber trotz seiner politischen Einstellung und obwohl er so ausfällig werden konnte und trotz der Art, wie er manchmal mit Kellnern umsprang, trotz all dem mochte ich ihn. In einem Online-Post schrieb Clark am 21. September, jemand muss Alistair Cooper schleunigst zum Schweigen bringen. Je länger er sein Gift verspritzen darf, desto mehr Menschen werden von der Intoleranz und dem Hass verletzt, die er anstachelt. Geständnis eines Mörders. Das Internetforum, das den Hass auf Cooper nährte. Unter den Kommentaren unter Eric Clarks Post fanden sich ganz meiner Meinung und meinen Segen hast du, Mann. Wie aus Polizeikreisen verlautet, wird gegen alle Diskussionsteilnehmer ermittelt. Ich hasse Alistair Cooper. Wenn ich Alistair Cooper sehe, möchte ich mir manchmal die Augen ausreißen. Bei diesen Kommentaren von Eric Clark kriege ich eine Gänsehaut. Entsetzlich. Widerwärtig. Schockierend und widerwärtig und tragisch. Darf ein Eric Clark überhaupt frei herumlaufen? Durchgesickerter Psychiatriebericht belegt Vorgeschichte psychischer Störungen. Der des Mordes an Cooper Verdächtigte wurde zweimal in die Psychiatrie zwangseingewiesen. Einzelgänger mit Vorgeschichte psychischer Störungen. Scheint geistesgestört zu sein. Können wir das mal lassen, auf Clarks Geisteskrankheit herumzureiten, als wäre das eine Entschuldigung? Seine Tat ist eindeutig politisch motiviert, also sollte man sich nicht auf die Tat eines Wahnsinnigen herausreden. Er wusste genau, was er da tat. Sie sind verbunden mit Alistair Cooper. Wenn Sie meine Nachricht hinterlassen, rufe ich so schnell wie möglich zurück. Alistair, ich bin so wütend auf dich. Warum? Ja, warum musstest du so weit gehen? Du hast sie immer nur und immer weiter provoziert, bis einer von ihnen... Tut mir leid. Ich bin hier. Ganz allein. Ich muss das alles alleine durchstehen. Ich liebe dich. Du fehlst mir so sehr. Ich bin so wütend auf dich. Ich meine, ob man mit Cooper nun einer Meinung ist oder nicht. Das hier ist ein Angriff auf die Meinungsfreiheit. Ich möchte nicht in einem Land leben, wo wir Angst vor der Meinungsfreiheit haben. Komm mal auf den Boden. Komm mal auf den Boden, Mann. Willst du ernsthaft behaupten, das wäre ein Zufall gewesen? Nein, ich sage bloß, wir sollten abwarten, bis wir mehr Fakten haben. Fakten? Fakt ist doch, dieser Typ hat in seinen Kommentaren... Es ist unfassbar, mit welcher Verlogenheit sich manche Leute hier zu Wort melden, die Cooper noch vor ein paar Wochen mit den übelsten Beschimpfungen bedacht haben. Ob man politisch seiner Meinung war oder nicht. Jetzt müssen wir gemeinsam gegen den Hass vorgehen. Okay, was Cooper gesagt hat... Okay, was Cooper gesagt hat, war teilweise ganz schön hasserfüllt. Willst du damit etwa sagen, er hätte den Tod verdient? Wir müssen sagen können, was wir sagen wollen. Und wenn wir in einem Land leben, wo diese unsere Freiheit von Gewaltdrohungen eingeschüchtert wird, dann ist das kein Land, in dem ich leben möchte. Wie kann er bloß behaupten, dass er Alistair Cooper in unserem Namen getötet hat? In meinem Namen hat er das bestimmt nicht gemacht. Nein, Eric Clark, du sprichst nicht für mich. Nicht in meinem Namen. Nicht in meinem Namen. Liebe alle, am Donnerstag wird auf dem Trafalgar Square eine Nicht-in-meinem-Namen-Kerzenmahnwache abgehalten, um für die Meinungsfreiheit einzutreten. Bitte teilen. Alistair Cooper war ein großer Verfechter der Meinungsfreiheit. Versammeln wir uns alle auf dem Trafalgar Square, um seiner zu gedenken. Also man hat mich gebeten, bei dieser Mahnwache was zu sagen. Das musst du aber nicht. Kannst du es dir bitte mal anschauen? Hillary Cooper. Die Frau von Alistair Cooper spricht heute bei einer Mahnwache auf dem Trafalgar Square. Bewegende Szenen heute Abend auf dem Trafalgar Square. Sieht schön aus. Sieht schön aus. Vielen Dank. Möchte ein paar Worte über meinen Mann sagen. Er war ein guter Mann. Ein wunderbarer Mann. Und ich habe ihn mehr geliebt als irgendeinen anderen Menschen auf dieser Welt. Louis Cooper hat bei der Nicht-in-meinem-Namen-Mahnwache auf dem Trafalgar Square heute eine hochemotionale Rede gehalten. Meinungsfreiheit ist ein Privileg. Und die Wörter, die wir wählen, haben eine Bedeutung. Gut gesagt. Wirklich gut gesagt. So bewegend. Wunderschön formuliert. Ein bisschen eigennützig. Wirklich bewegend. Es war bösartig. Voller Hass. Und manchmal einfach nur furchteinflößend. Und es hatte seinen Tod zur Folge. Und betonte, dieses Land brauche menschlichere Umgangsformen. Braucht menschlichere Umgangsformen in der politischen Auseinandersetzung. Und das geht nur mit einer weniger aufhetzenden Sprache. Weniger Streitigkeiten. Weniger und es fällt mir sehr schwer, das jetzt zu sagen, weil mein Mann seine Arbeit liebte und ich weiß, wie viel sie ihm bedeutete und er wäre am Boden zerstört, wenn er mich jetzt hören würde, aber die Welt braucht weniger Alistair Coopers. Na, ein weniger haben wir ja jetzt schon. Man könnte meinen, sie glaubt, er hätte sich das selbst zuzuschreiben. Der arme Mann. Erst wird er erstochen und jetzt wirft seine Frau seine ganze Karriere in die Tonne. Alistairs Tod hat ein Loch in unserem Leben hinterlassen, das niemals gefüllt werden kann. Es ist ein unbeschreiblicher Verlust. Der einzige Trost, den ich in dieser furchtbaren Zeit finden kann, ist der, dass sein Tod vielleicht Auswirkungen über unsere Familie hinaus hat, dass er die Art und Weise verbessert, wie wir über die Welt sprechen. Die Leiche von Alistair Cooper ist zur Beerdigung freigegeben worden. Hey. Oh, ich dachte, du liest das noch. Ja, ich weiß, ich sollte aufhören, aber du, ich kann nicht. Dieser Lärm, das ist alles, was ich habe. Der hätte das geliebt, wie sie jetzt über ihn reden. Solange sie noch über ihn reden, ist es, als wäre er noch da, verstehst du das? Ja, das verstehe ich. Und vielleicht, ich meine ganz vielleicht, bringt sein Tod die Leute ja dazu, ein bisschen drüber nachzudenken, wie sie bestimmte Sachen formulieren. So, ja, und dann hätte es sogar noch, wenn man das so sagen kann, etwas Gutes gehabt. Findest du nicht auch? Ja, das finde ich auch, das wäre schön. Weißt du, wovor ich Angst habe? Sag mal. Davor, dass es aufhört. Aktuelle Meldungen. Die Premierministerin führt erste Gespräche mit... Scheiß Idiot, halt die Klappe! Halt die Klappe! Reines Gift. Der Vorsitzende der Labour-Partei. Soeben wurde bekannt gegeben, dass der Labour-Abgeordnete... Idiot! Idiot! Vollidiot! Vollidiot! Dasselbe spielt sich bei den Konservativen ab. Der Mann ist böse. Wo treiben die bloß diese Idioten auf? Für wen hält er sich eigentlich? Der umstrittene Fernsehprominente. Fake. Fake. Verarsche. Fake. Schau dir das an. So gut. Gut. Der reine Horror. Kontrolle darüber, wer ins Land kommen darf. Herzlos. Gefühllos. Wegen viktorianischer Prüderie angeklagt. Sie sollte sich einfach nur schämen. Zurücktreten. Lügner. Zurücktreten. Lügner. Zunehmender Verbrechen, die in sozialen Medien begangen Trend werden. Zunehmender Dieser Verbrechen. Post ist von den Moderatoren gelöscht worden. Hätte man nach der Geburt erwürgen sollen. Sozialschmarotzer. Linke Sau. Echtes Arschloch. Umstrittener Star. Sieh dir gefälligst was an. Der Mann, der schuldig gesprochen wurde, Alistair Cooper ermordet zu haben, wurde heute zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Das Bild macht richtig gute Laune. Jeder sollte das jetzt lesen. Unterschreiben Sie, wenn es Sie interessiert, wie... Unterschreiben Sie diese Petition. Unterschreiben Sie diese Petition. Unterschreiben Sie diese Petition. Unterschreiben Sie diese Petition. Unterschreiben Sie diese Petition. Unterschreiben Sie diese Petition. Unterschreiben Sie diese Petition. Unterschreiben Sie diese Petition. Unterschreiben Sie diese Petition. Unterschreiben Sie diese Petition. Ich hasse sie alle. Ich hasse sie alle. Das hier 100%. Die Kommentare sind frei von James Fritz, aus dem Englischen von Ulrich Blumenbach. Die Rollen und ihre Darsteller: Hillary, Janina Sachau, Ben, Vanja Müß, Alistair, Martin Bross, Jonathan Dimbley, William Kohn, Emma Watkins, Justine Hauer, Eric Clark, Moritz Fürmann, Redakteur Tom Jacobs, Polizeibeamter Pinner Arvid Birnbaum. In weiteren Rollen: Cordula Leisse, Stefan Naas, Irina Scholz, Macke Schneider, Kerstin Fischer, Henning Freiberg und viele andere. Musik: Lauritz Heinze. Schnitt, Sounddesign und Mischung: Benno Müller vom Hofe, Lauritz Heinze und Henning Jung. Regieassistenz: Ellen Verstegen. Regie: Claudia Johanna Leist. Redaktion: Christina Hensel. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2018.